Ein Sprecher des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz nahm am 22. Juli eine Stellung mit folgendem Inhalt. Der Massenkampf gegen die Stationierung von Raketenabwehrsystem SAAT derzeit in Südkorea ist der Ausbruch des großen Hasses und Zorns gegen das Parkgun-Regime, das befangen in der Konfrontation mit der eigenen Nation im proamerikanischen Kriechertum und Landesverrat, dem Atomkrieg des räuberischen US-Imperialismus, das gesamte Korea und die ganze Nation zum Opfer bringt und im Nordostasien einen neuen Kalten Krieg zu entfesseln versucht. Die USA und Südkorea propagieren, dass sie wegen der Drohung von Norden mit Atomwaffen und Raketen das SAAT in Südkorea stationieren. Aber das ist nur ein großer Trick für die Verschleierung ihrer verruchten Absicht dafür, durch die Stationierung der atomaren Kriegsrüstungen der USA in Südkorea das strategische Übergewicht in Nordostasien zu haben, im beliebigen Augenblick die TPRK und ihre Nachbarländer mit Atomwaffen präventiv anzugreifen und somit über die ganze Welt zu herrschen. Auch am 21. Juli bekrittelte die südkoreanische Machthaberin Park Geun-hye auf einer Sicherheitssitzung mit den Worten wie »Drohung von Norden« oder »Bester Weg«, die TPRK boshaft, rechtfertigte damit die Stationierung von SAAT. Sie bezeichnete die Gegner von SAAT als gefährliche Widersacher und legte somit ihre gemeine Absicht bloß, den gerechten Kampf aller Kreise in Südkorea zu unterdrücken. Die Tatsachen zeigen eindeutig, dass Park Geun-hye und ihre Regierung wahrhaft die schlimmsten Landesverräter sind, die der ganzen Nation im Norden und Süden nur unerträgliches Unglück, Leiden und grausames Unheil zuzufügen versuchen und ein krebsartiges Wesen ist, das den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und im Nordostasien schwer gefährdet. Der Sprecher bekundete den Südkoreanern im Kampf für die Beseitigung der atomaren Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel, für die Abschaffung der aggressiven Mordwaffen und Basen der USA und für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit im Nordostasien aktive Unterstützung und feste Solidarität. Alle Koreaner im In- und Ausland sollen die verbrecherischen Umtriebe des landesverräterischen Parkgun-Regimes für die Stationierung von SAAT keinesfalls zulassen und entschieden dagegen kämpfen, so betonte der Sprecher.